Zum ersten Mal ist das neue Mikrofon jetzt im Einsatz. Also das ist wirklich eine Entjungferung, wie ich sie mir vorgestellt habe. Gestern habe ich es mal kurz ausprobiert und war begeistert von der Audioqualität. Gott, ja. Kommt das bei dir auch so an? Ich merke kaum einen Unterschied. Naja, gut. Kennst du eigentlich meine Historie der Mikrofone und die dazu passenden Evolutionsstufen meiner Podcast-Karriere? Ricky, seine Mikrofon-History, ne? Gibt's ja auch einen Rap. Ja, es gibt nicht nur einen Rap, da gibt's auch eine komplette Ausstellung zu mit den alten Mikrofonen, die da ausgestellt werden und natürlich von mir signiert wurden. Jetzt pass auf, mein erstes Mikrofon, das ich je benutzt habe, war das integrierte Mikrofon in meinem... What's up? Ja. Das. Dann machst du ihn wieder an, würde ich vorschlagen. Würde ich auch sagen, das wird jetzt passieren. Ja, so dann kann ich dir ja am Telefon kurz meine Mikrofongeschichte erzählen. Ja, muss ich da zuhören? Ja, du musst nur zuhören. Kannst du nicht den PC hochfahren und gleichzeitig mir zuhören? Doch, das kann ich. Also, aber ehrlich, ich stelle nämlich später konkrete Fragen. Ja, konkrete Fragen zur Geschichte. Also mein erstes Mikrofon, das ich benutzt habe, war das MacBook Pro eigene Mikrofon, das praktisch im MacBook Pro verbaut war. Da habe ich mit dem Tobi damals die erste Tobi und Ricky Show aufgenommen. Und das hörte sich richtig, richtig scheiße an, aber gar nicht so scheiße, wie man eigentlich, sag ich mal, andere Podcasts heutzutage so hört. Also man fragt sich ja wirklich, also da... sind wirklich oft die integrierten Mikrofone besser als manches Gaming-Headset, das sich der ein oder andere durch. Da hast du wirklich recht, ja. So, das war das erste Mikrofon, was ich mir gekauft habe. Danach, Olaf, mach Platz. Danach habe ich mir das T-Bone 450 USB zugelegt. Und nachdem das MacBook Pro praktisch meine Podcast-Karriere, mein Gott, diese Katze, eingeläutet hat, ganz genau, sorgte das T-Bone 450 USB dafür, dass ich ein ganz neues Kapitel in der Wrestling-Podcast-Geschichte aufmachen sollte. Entschuldigung, ich musste gerade lachen. Die Katze hat gerade einen Versuch unternommen, vom Boden auf den Tisch hochzuspringen und ist dabei gescheitert. Ja, mit dem Kopf gegen die Tischkante oder was? Nee, die war, sag ich mal, mit einem Drittel auf dem Tisch oben und die anderen zwei Drittel haben dann der Schwerkraft Tribut gezollt. Ja, also die wurde praktisch auseinandergezogen, die ganze. Wurmloch. Ja, jetzt pass auf. Und zwar habe ich damals dann mit den Cult of Personality WWE News begonnen. Also ein groundbreaking Moment in der Podcast-Geschichte im Endeffekt. Da warst du noch nicht dabei. Aber im Herzen schon. Ich habe mein eigenes großes Projekt gemacht, mit dem ich für Furore gesorgt habe. Talkdown mit dem Christian Binder. War eine schöne Sendung. Mit einem ganz tollen Intro, muss ich nochmal sagen. Das hat der Christian wirklich toll gemacht. Und zwar war unser Intro damals ein schmissiger Rocksong, gefolgt mit guter alter Pyro. Das fand ich damals sehr charmant. Hat, glaube ich, keiner honoriert, aber ich fand es damals sehr, sehr schön. Ja, also ich fand eure Sendung auch übrigens sehr, sehr schön. Ich habe sie, glaube ich, nur viermal gehört, aber danach war sie ja dann auch schon fast wieder vorbei. Jetzt geht's weiter. Dann bin ich mal wieder ganz neue Wege gegangen und habe mir ein weiteres Mikrofon geholt. Und ich ringe gerade damit, wie dieses Mikrofon hieß. Und mir möchte es einfach nicht einfallen. Aber ich kann so viel sagen, mit diesem Mikrofon, Chris, haben wir vollgequatscht gestartet. Ja, das war natürlich auch nochmal wirklich ein ganz neues Kapitel in der Podcast-Geschichte. bis heute eigentlich unser erfolgreichster Podcast, muss man ehrlicherweise sagen. Das kann man von der Reichweite, muss man das vielleicht so sagen, von den Geschenken her sind wir jetzt so erfolgreich wie nie. Das stimmt. Geschenketechnisch macht uns so schnell keiner was vor. Das stimmt. Dann bin ich auf dieses Samsung Go Mic da übergegangen. Also, nee, Samsung Meteor hieß das, ganz genau. Und das Samsung Meteor, das Samsung Meteor hat dann wiederum Non-PG eingeleitet. Die erste Phase, ja. Non-PG wurde mit dem Samsung aufgenommen. Und jetzt bin ich bei Rode NT-USB gelandet. Und ich frage mich, was das jetzt wohl für ein Kapitel in meiner Podcast-Karriere einläutet. Ja, was ist denn aktuell, was läuft denn gerade für ein Kapitel in deiner Podcast-Karriere? Ein unter Wert verkauftes Spaßprojekt. Ein unter Wert verkauftes Spaßprojekt? Ja, also ich meine, wir hatten früher, sowas machen wir ja grundsätzlich gar nicht mehr, so eine Art. Übrigens, ich sitze hier die ganze Zeit und habe Skype gar nicht angemacht. Ja, mach mal, es wäre einfach vielleicht von der Aufnahme her auch schöner. Mensch, meine Güte, hier ist ja was los, verrückte Welt. Ja. Also wir haben zu Non-PG und Talk of Personality-Zeiten haben wir ja Live-Sendungen gehabt, wie heutzutage Sky-Live-Zuschauer bei Bundesliga. Ach so, meinst du das? Ja, nee, man kann das nicht ganz vergleichen, weil es war erstens mal eine sehr aufwendige Zeit damals für uns. Sie hat natürlich auch viel Spaß gemacht oder eigentlich für mich eine sehr aufwendige Zeit. Ich habe jeden Tag gesendet, sei es die News gewesen oder andere Sendungen. Und dann kam natürlich noch dazu, dass mit Moonsault eine Partnerschaft bestand. Und das hat natürlich geholfen, dass wir viele Live-Zuhörer hatten und viele Downloads hatten. Aber eigentlich fühle ich mich gerade ganz wohl mit unseren 300 Downloads, die wir da so... So, und da ist es wieder passiert, da ist das Ding wieder abgeschmiert. Ja, dann musst du es nochmal probieren. Probierst es einfach immer weiter. Immer weiter, immer weiter. Niemals aufgeben, das hat schon Olli Kahn gesagt. Ja, warte, dann stecke ich mir hier aber ins iPhone. Willst du mich nicht auf Skype anrufen, auf dem iPhone? Nee, das ist immer scheiße. Du machst den, du musst deinen... Ja, aber ich befürchte keine Besserung. Nee, du hast es ja noch gar nicht ein zweites Mal probiert. Nein, jetzt nicht, aber wenn dieser Fehler aufgetreten ist, dann... Ja gut, komm, welchen Account muss ich denn da ansteuern auf Skype? Warte, das weiß ich nicht. Na, du bist... Ja, warte, ich ruf's auf. Also alles gut. Mensch, das macht mich alles ganz nervös. Ja, Skype-Name, Skype-Kennwort, weiß ich doch nicht, was ich da bin. Wie heiße ich denn da? Na, du hast zwei Accounts, die mir hier angezeigt werden. Einmal den Chris-Account. Gib mir mal den Namen von dem, mit dem ich gerade online war. Das ist der, wo sich dein Vorname zweiteilt. Reicht das als Information? Ja. Ja. Ja. Der wird mir übrigens immer noch als online angezeigt, oder ja. Verrückt, diese Technologie heutzutage. Jetzt habe ich so ein tolles Mikrofon, jetzt scheitert's an dir. Also irgendwas ist immer. Und ich habe vor allen Dingen das Mördererlebnis schlechthin gehabt. Ich habe ihn kennengelernt heute. Ja, das wollen wir natürlich alles noch hören, aber möglicherweise nicht von meinem iPhone, sondern ist da jetzt schon eine Besserung eingetreten? Nee. Also du weißt dein Passwort wieder mal nicht. Nee, der Name ist... Warte mal. Das ist so sowas... Nö. Ich muss da eine E-Mail-Adresse eingeben und die weiß ich selbstverständlich nicht. Ja, ich bin da wirklich immer wieder begeistert, wie du dein Leben meisterst, weil du ständig an solchen Sachen scheiterst. Ja, also ich kann dir jetzt noch sagen, es gibt dir den Skype-Namen, der nennt sich Chris19186. So, hat geklappt. Na siehste. Jetzt bist du da, oder was? Ja, I'm there. Hello there. Hello. Soll ich dich jetzt mal anrufen auf Skype? Okay. Dann probieren wir das mal. Ob der Chris wirklich endlich wieder online ist. Ich bin so stolz auf dieses tolle Mikrofon. Chris! Hallo? Ah ja. Hört man mich? Ja, das ist ausreichend. Folgendes, du musst jetzt dein Einsprechgerät irgendwie immer so ein bisschen halten, dass es nicht die ganze Zeit an deinem Oberteil rumraschelt. Ich habe ja keins an. Das ist gut. Dann sind es deine Brusthaare. So, kannst du mich denn gut verstehen? Ich kann hervorragend. Denn, Chris, bevor wir jetzt hier wirklich in Medias Res gehen und die Geschichte von Rebecca weiterhören wollen, muss ich auch mit dem Piloten. An dieser Stelle mich natürlich nochmal dafür entschuldigen, dass ich in der letzten Ausgabe dir harsch ins Wort gefallen bin. Ja. Ich habe ja bei MMA Radio schon einen kleinen Song für dich gespielt, der ja eine Entschuldigung darstellen sollte. Da muss ich mir die Folge nochmal anhören. Absolut. Das Ding ist, du kannst dir jetzt vielleicht denken, ich wollte eigentlich jetzt in dieser Ausgabe dasselbe Lied wieder spielen. Mhm. Einfach um auch den WhatsApp-Hörern meine Menschlichkeit zu beweisen. Ach doch, das habe ich ja schon gehört. Das Ja, genau. Aber es haben sich natürlich eine Menge Sachen getan über die letzten Tage. Zum Beispiel war der Sonntag ein sehr, sehr einprägendes Erlebnis für mich, als ich um 9.30 Uhr ganz alleine vor meinem Skype-Account saß und auch ein bisschen Trübsal geblasen habe, weil keiner von euch aufgetaucht ist. So. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Ich war selbst von mir überrascht, dass ich so lange geschlafen habe. Ich kenne das selbst nicht von mir. Lilly ist vor mir wach geworden, was in fast 12 Monaten noch nie passiert ist. Ich schwöre es dir, noch nie. Zum ersten Mal ist es passiert. Sie tippt mir auf die Rübe und sagt, es ist 10 Uhr, wolltest du nicht Podcast machen? Und dann habe ich dir sofort eine Sprachnachricht geschickt. Und es war ja eine halbe Stunde später. Kann ich verstehen, dass man da nicht mehr senden will, aber... Ne, Moment mal, da hast du mich auch nicht gefragt, ob wir jetzt noch senden wollen. Sondern ich habe geschrieben, ob ihr schon sendet. Da kam nichts zurück. Ja, du hast dann geschrieben, ist auch egal. Und hast ein Smiley hingemacht. Weil nichts zurückkam. Sei es drum. Auf jeden Fall hat dieses Ereignis dazu geführt, dass ich in meiner Liederwahl umschwenken musste und mir selber ein Lied ausdenken musste, selber einen Text geschrieben habe. Chris, für dich, den werde ich jetzt gleich vortragen. Ich muss mir jetzt noch kurz die Hodenpresse anlegen, damit ich einfach, sag ich mal, stimmlich in die richtige Tonlage mich versetzen kann. Das werde ich jetzt tun. Und vorher werde ich noch so ein bisschen so eine Einleitung spielen auf einem Klimperkasten. Chris, das Lied ist wieder für dich eine kleine Wiedergutmachung für die letzte Sendung, aber gleichzeitig, und da bitte ich dich, auf den Text zu achten, eine Charakterkritik an dich. Los geht's. Das bin ich auf dem Klimperkasten. Hallo. Hallo. Mein Freund, ich kann nicht schlafen heute Nacht. Ach, Sie sind es, Herr Wagner. Nett, dass Sie anrufen. Muss es um diese Zeit sein? Mein Freund, steht sie jetzt grad neben dir? Fällt es dir schwer, zu reden mit mir? Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber ich dachte, wir wären morgen verabredet. Mein Freund, verzeih, ich will dich nicht stören, will deine Stimme nur hören. Drum sag, was du willst, sag ja oder nein, aber bitte häng nicht wieder ein. Ich bin ganz Ihrer Ansicht, wir sollen darüber reden. Komm und hilf mir durch die Einsamkeit der Nacht. Richtig. Mach das Ende, nur das Alte. Komm und hilf mir durch die Einsamkeit der Nacht. Chris, ich hoffe, das ist angekommen. Das ist wirklich angekommen, ja. Wir haben ja dann auch noch lange, lange bis in die Abend-Nachtstunden. Die ganze Zeit muss ich hier ins Mikrofon sprechen. Ich lehne mich hier die ganze Zeit zum Mikrofon rüber, aber dabei brauche ich es ja gar nicht. Haben wir noch lange miteinander geredet und da hast du wieder deine Zuneigung mir und Lilly gegenüber preisgegeben. Und da müssen wir wirklich nochmal sagen, vielen Dank für die ehrlichen Worte. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du kein Wort mehr weißt. Ich weiß noch jedes Wort, aber kann mich nicht mehr dran erinnern. Was? Egal. Also, letzte Woche, wie gesagt, gab es die wundervolle Geschichte von Rebecca, die von mir rüde unterbrochen wurde. Und jetzt weiß ich aus sicherer Quelle, dass sich in diesem Sachverhältnis doch einiges getan hat in den letzten 7-8 Tagen. Und nun, Chris, komplett ohne Unterbrechung, außer vielleicht kritische Nachfragen oder Interesse halber nochmal das ein oder andere an Informationen nachgehakt, würde ich dir jetzt dein kleines Mikrofon, in dem Fall ist es wirklich ein sehr kleines Mikrofon, überlassen, um der Hörerschaft mitzuteilen, was sich denn alles Neues im Leben von Rebecca und dadurch natürlich auch in deinem Leben getan hat. Selbstverständlich, aber bevor ich mit dieser herzenserwärmenden Geschichte anfange, muss ich eins nochmal machen und das wird dich auf die Spitze der Wut hinauf befördern. Vielen Dank, Robin. Das muss ich natürlich nochmal sagen, bevor ich es vergesse. Vielen Dank, Robin, für ein weiteres Geschenk welches ich ja gar nicht verdient habe. Aber ich bin dir so dankbar, dass ich geschworen habe, dass mein Erstgeborenes Robin heißt, ob männlich oder weiblich. Ich bin dir zutiefst dankbar. Vielen Dank für das wunderschöne Buch Filme verstehen. Dort wird alles nochmal erklärt, um einen Film richtig zu verstehen, was dort alles passiert. Kamerawinkel, etc. Alles. Vielen Dank. Rebecca, nun denn, es war der heutige Tag, als ich mit meinem Lieblingskollegen Kai, in Klammern, er hatte mal 2 Sterne mit seinem Laden erkocht, zusammengearbeitet habe. Und wir ziehen immer eigentlich die Servicekräfte immer auf. Also wir verarschen die nach Strich und Faden. Und auf einmal kam Rebecca hinten in die Küche gerannt, nicht mehr freudig, erregt, sondern sehr zutiefst betrübt. Ricky, jetzt fragst du dich ja, warum denn? Warum denn? Weil der Macker aufgetaucht ist und sie beobachtet hat. Im Laden. Ja, die haben sich ja getrennt, die beiden. Hier die erste Nachfrage. Da gibt es ja dieses einjährige Kind. Genau. War das mit dabei oder hat er das zu Hause vergessen? Das einjährige Kind war mit dabei, das 6-jährige Kind war mit dabei und das über 60-jährige, alkoholisierte, arbeitslose Nichtsnutzkind namens Vater war auch mit dabei. Das ist also dann gleich ein richtig schöner Abriss aus dem Leben von Rebecca gewesen. Wunderschön, wunderschön. Und sie kam rein, weil wir ziehen sie auch mal auf und so, ne? Und reden auch mal unter der Gürtellinie, wie man es schön in der Gastronomie macht. Man sagt dann auch mal ganz gerne, Rebecca, warte, bevor du runtergehst, irgendwie Leergut wegbringen, ich komme kurz mit, dann schieben wir schnell eine Nummer. Das sagen wir halt so mitten im Laden. Ja. Und da, ne? So seid ihr einfach, genau. So sind wir halt. Und da kam sie rein, das Kai, wieso, ja, was ist denn los? Macht mal bitte jetzt keine Späße mehr. Wieso, was ist denn jetzt los? Chef was gesagt oder was? Nee. Mein Ex-Freund ist da mit seinem Vater und den Kindern. Ich möchte nicht, dass er ausrastet in der Öffentlichkeit. Wieso, was? Also, der hat noch völlig sein Schlawittchen über die Alte. Die hat wirklich ängstlich geguckt, als sie das erzählt hat. Das glaubst du nicht. Angst, also unfassbar. So habe ich den noch nicht erlebt. Richtig ängstlich. Und da habe ich gesagt, spinnst du noch ganz richtig? Was will denn der hier? Ja, der will mich provozieren und so, weil die ja getrennt sind offiziell. Das musst du aber auch noch erzählen, denn das ist ja erst nachdem wir gesendet haben passiert. Ach so, genau. Die haben sich offiziell getrennt. Zumindest sie hat sich von ihm getrennt. Und das Problem ist, er ist dann ausgezogen aus der Wohnung, aber nur eine Etage runter zum Vater. Ah ja, das ist also praktisch eher eine, wie wir hier sagen würden, kleine Trennung gewesen. Ja, also von der Distanz her eine sehr kleine Trennung. So, und jetzt versucht er sie wohl da zu provozieren, indem er da auftaucht und mit Kindern und dem Alkoholvater und so. Er ist übrigens auch Alkoholiker, habe ich jetzt erfahren. Also er trinkt nicht normal ganz gerne, sondern immer ganz gerne. Und weil er auch immer auf die Kinder aufpasst, treffen die sich natürlich jeden Tag. Und heute Morgen wohl war sie noch eine Russenschlampe und eine nichtsnutzige Hure. Das war wohl der Wortlaut, den ich da so aufgeschnappt habe, als sie dann das Haus verlassen hat zur Arbeit, weil sie ist ja das, hier unterbreche ich erneut. Ja. Ist das denn der normale Ansprechton, den dieser Typ in Richtung Rebecca hat? Das ist der normale Ansprechton. Wenn die zweite, der zweite Ton ist dann auch die Fresse geben einfach. Ah, ja. Das wäre dann die zweite Intonation, die also er anstimmen könnte. Also da variiert ja ähnlich, wie wir kritisch mit unseren Sendungen umgehen. Auch wir haben ja 2 Abstufungen also wir hören ja jede Sendung direkt nach der Veröffentlichung zusammen ab und besprechen die. Und dann kategorisieren wir die ein in entweder großartig oder phänomenal. Ja. Und ähnlich ist es bei ihm, nur sag ich mal, ein bisschen körperlicher. Genau, auf einer latent anderen emotionalen Art und Weise. Ja. Und dann auch Kai hat das zum ersten Mal gehört, wie der mit ihr redet und er konnte es gar nicht fassen und so. Und dann hat Kai auch ein bisschen mit ihr geredet und so, weil er sich da mal rausgehalten hat so. Und dann haben wir auch mal gefragt, was macht der eigentlich beruflich? Und dann habe ich gesagt, ja, der macht, glaube ich, momentan nichts. Und dann hat er sie mal gefragt, Kai mal Rebecca gefragt, was hat er denn mal gemacht? Ja, der war bei der Lufthansa am Flughafen, hat er gearbeitet. Und dann Kai direkt, ach, der war Pilot. Weißt du? Ja. Ja. Und es dann ist manchmal so naheliegend. Ja, das ist manchmal wirklich so naheliegend. Ich wusste auch nur, dass er auf dem Flughafen gearbeitet hat, aber der Zusatz mit Lufthansa, natürlich, er hatte recht, er war mal Pilot. Und wir haben uns dann überlegt, weil er, ich habe ihn dann gesehen, ich habe ihn auch kennengelernt, bin dann mal im Gastraum geguckt und habe geguckt, was wir so für Reservierungen und so haben. Und dann ist er gerade aufgestanden, wollte runter zur Toilette und dann bin ich da halt auch lang und dann habe ich mal Hallo gesagt. Und also, was wiege ich? Ich wiege so 87, 88 Kilo wiege ich. Für die Hörer, da muss man jetzt einfach nochmal 5, 6 Kilo dazu packen. Das ist eine Scham, die ich kenne. Ja? Und er ist, naja, einen knappen Kopf kleiner als ich. Was? Hm? Okay. Nicht ganz, aber fast einen Kopf kleiner als ich. Und er wiegt so um die 70 Kilo, sage ich mal. Ist also eher, ja. Also grundsätzlich, wenn es um Leben und Tod geht, würde ich mir Chancen zurechnen. Jetzt frage ich dich dennoch, hat er denn das Auftreten eines typischen Lufthansa-Piloten? Oder? Er hatte paradoxerweise nicht das typische Auftreten eines Lufthansa-Piloten. Wir haben uns übrigens dann noch die These aufgestellt, warum er nicht mehr Pilot bei der Lufthansa ist. Und das kann nur daran liegen, dass es neue Richtlinien von der Lufthansa gibt, dass man nicht mehr mit dem Kindersitz Pilot sein darf. Das zum einen. Also, und ich glaube, dass sie nach dem Vorfall im März oder wann das war, vielleicht so eine Art Background-Check. Das kann gut sein. Ja. Nee, war dann, um das kurz aufzulösen, nur Gepäckmann. Ah ja, okay. Aber das machen die hervorragend. An dieser Stelle wollen wir uns auch bei allen Gepäckpackern oder wie sich die Berufsbezeichnung genau nennt, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, bedanken dafür, dass ich zum Beispiel noch nie das Problem hatte, dass mein Gepäck nicht da ankam. Das hatte ich auch nicht, ja. Es war halt nur so, dass es manchmal später ankam, als es sollte, aber es kam immer an. Ja. Oh, das ist ja interessant. Ja, und dann bin ich da lang gegangen, er auch, und dann habe ich so, wie ich es halt immer zu einem Gast sage, wenn er mir über den Weg läuft, ja, habe ich Servus gesagt, ne? Und er dann, hallo, so richtig, so... Also, so hat mich schon so unterschwellig unterstellt, dass ich was mit dir habe. So, weißt du, was völlig absurd ist, aber so, wahrscheinlich reagiert so ein schizophrener Typ wie er so, weißt du? Naja, er hat ja auch einen Grund dazu, sag ich mal, sich Sorgen zu machen, dass seine Partnerin auf der Suche nach einem neuen Partner ist. Also deswegen, ich glaube, dass sich solche Typen schon bewusst sind, dass sie extrem verkacken. Also ich glaube nicht, dass der durchs Leben rennt und denkt, Mensch, ich weiß gar nicht, was die Alte will. Ich bin im Endeffekt ein Traummann. Die wissen, dass die extrem verscheißen. Das denke ich schon, ja. Okay, das ist interessant, weil darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich habe immer gedacht, das ist einfach nur ein völlig schizophrener, geisteskranker Vollidiot, der sie mit Kameras überwacht. Habe ich das erzählt? Nee, aber das geisteskrank und schizophren, das würde ich dennoch so unterschreiben. Ja, er hat wohl mal bei ihr im Schlafzimmer Kameras aufgestellt, 3 Stück, und hat sie dann nachts überwacht. Und wenn er dann nicht mal, wenn er mal unterwegs war, feiern war oder keine Ahnung, als er noch gearbeitet hat, hat er dann immer irgendwie die Kameras dann später abgecheckt, ob nicht ein Mann bei ihr im Bett liegt oder so. Und dann hat sie mal, das fand ich auch eine sehr schöne Geschichte, die Kameras jetzt, als sie Schluss gemacht haben, abgeruppt und ihm in die Hand gedrückt. Und da hat er doch tatsächlich gesagt, du vertraust mir gar nicht. Ja, hat er recht. Also, aber es kann, also an ihrer Stelle hätte ich dann einfach gesagt, nee, doch, ich vertraue dir total. Ich habe nur jetzt so 4K-Kameras installiert, damit du auch genau hingucken kannst. Und damit verdiene ich jetzt ein bisschen nebenbei auf mydirtyhobby.com. Ja, genau. My Free Camps. Also nur vom Hallo und Tschüss sagen hat man ganz klar gemerkt, in der Birne ist da nicht ganz so viel zu holen bei ihm. Und er ist ein kompletter Zivilversager, ein kompletter Schwachkopf. Warum hat er Hallo und Tschüss verwechselt? Oder wie konntest du am Hallo und Tschüss erkennen, dass da nicht allzu viel in der Birne vorhanden ist? Hat er nicht verwechselt, da hat er wahrscheinlich einen guten Tag gehabt, aber das merkst du doch auch, wenn du zum ersten Mal einen Podcast von Matze Schwarz hörst zum Beispiel, merkst du doch auch, der Typ ist völlig geistesgestört. Weißt du, was ich meine? Es war eher das Video, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Video war, als die WWE ihren eigenen Video-Streaming-Dienst an den Start gebracht hat und er so ein Video da gemacht hat. Ich weiß aber gar nicht mehr, was das war. Da saß er dann in seinem Sessel und hat irgendwie seine Hände nach oben gerissen. Und das sah echt komisch aus. Das musst du mir aber nochmal zeigen, das Video. Das will ich jetzt sehen. Das ist 3 Jahre her. Das gibt's wahrscheinlich gar nicht mehr. Vielleicht auf rotten.com oder so. Aber jetzt wollte ich natürlich noch wissen, ist noch irgendwas passiert? Also gab's da jetzt noch eine Weiterentwicklung? Eine Weiterentwicklung zwischen den beiden glaube ich jetzt erstmal nicht, außer dass sie immer noch abhängig von ihm ist, weil er ja immer noch auf die Kinder aufpasst und so. Aber jetzt ist mir wirklich gewahr geworden, dass die völlig wie Espenlaub zittert, wenn der in ihrer Nähe ist. Sie hat auch gesagt, ich bin total nervös, wenn der jetzt da ist und so. Und ey, dann haben die auch, dann saßen die da und ich bin ab und zu mal da lang gelatscht und so. Du merkst schon, es war heute nicht allzu viel zu tun. Es war viel vorzubereiten, aber nicht viel à la carte. Und dann habe ich mir die mal angeguckt und was haben sie bestellt? Natürlich das Teuerste, was wir haben, so ein 300er, also ein 300er Rumsteak, eine halbe Ente und sowas, weißt du, so nicht der größte Schrott, den wir so haben. Und okay. So. Oh Mann, und da habe ich mir dann gedacht, ey Kai, guck mal, was die sich von unserem Geld kaufen, so, weißt du? Mhm. Ach so, bist auch so jemand, der damit ein Problem hat, also. War ich bisher nie, merkwürdigerweise, jetzt schon. Ich meine damit natürlich nicht, dass mich das nicht stört, wenn jemand sich, sag ich mal, auf dem Sozialstaat ausruht. Ja. Ja. Das kotzt mich natürlich auch an, aber irgendwie, ich denke mir dann immer, ach ja. Ja, was soll der Typ machen, ist die zweite Frage. Also, egal was der macht, der wird halt irgendwie wahrscheinlich immer daran scheitern. Und ja, ich verstehe jeden, der sich darüber aufregt, dass einer sich auf unsere Kosten sozusagen zurücklehnt. Ja, aber ja, es ist jetzt auch nicht so, dass es das ärmste Land trifft. Aber ja, gut, das ist ein anderes Thema. Nein, absolut nicht. Aber muss man denn dann direkt eine Ente und sowas essen? So? Nee, das stimmt. Dein PC geht wieder, Chris. Sollen wir jetzt umswitchen? Ich glaube, wir sollten das machen. Okay, dann muss ich jetzt hier auflegen und dann gleich wieder anrufen. Das ist ja eine völlig verrückte Sendung, das gibt's doch gar nicht. Also dann lege ich jetzt auf und dann kann ich dir noch was erzählen, denn es gab Hörerpost zu diesem Thema. Freu dich schon mal. Oh ja. So, also jetzt habe ich kurz aufgelegt und werde gleich zurückrufen. Das Ding ist nämlich, der Philipp hat uns auf Facebook kontaktiert. Ihr könnt natürlich, das habe ich schon lange nicht mehr erzählt oder glaube noch nie erzählt, ihr könnt uns natürlich auf Facebook, wie sagt man, liken. Oder folgen, ich weiß gar nicht, wie das auf Facebook heißt. Da gibt's eine eigene WhatsApp-Seite, also die könnt ihr einfach mal ansteuern. Und es gibt natürlich auch einen eigenen. Mein Lieber, da bin ich. Ja, Mensch, da ist er. Einen eigenen WhatsApp-Twitter-Account, auch dem kann gefolgt werden. So, jetzt gibt's die Hörerpost für dich, Chris. Der Philipp hat sich nämlich zu Wort gemeldet. Ist das der bei dem Jugendamt arbeitet? Absolut richtig. Ja, richtig. Ja, freilich. Absolut richtig. Und der hat ein paar gute Tipps gehabt, zum Beispiel, dass man sich auch via Homepage an das Jugendamt wenden kann. Da gibt's dann oft wohl so ein, so ein Kontaktformular, das man dann ausfüllen kann. Aber prinzipiell ist das natürlich alles auch immer so, wenn ich das richtig verstehe, nicht so einfach von außen da dagegen zu steuern. Und ja, es gibt wohl auch noch so Verbände, die sich speziell mit Opfern häuslicher Gewalt auseinandersetzen und so. Und man sollte dann wohl mal sowas in Erwähnung ziehen, dass man die kontaktiert und natürlich die Alte, auch wenn sie vielleicht ein bisschen bekloppt zu sein scheint, versucht zu unterstützen. Ja, das ist das, was du machen könntest. Und ich sag da auch nochmal dazu, ich verstehe das absolut, dass man da irgendwie ein komisches Gefühl hat, sich dem Ganzen anzunehmen, weil man weiß halt irgendwie nicht, wie die Sache für einen selber ausgeht. Damit meine ich nicht, dass du Angst hast, dass dir der Zwerg auf die Mütze haut, sondern ich meine damit eher so, man ist halt schnell der Dumme in so einer Situation, in so einer undurchsichtigen Situation, weil für uns Außenstehende ist es, glaube ich, ganz klar, sie sollte einfach gehen und sich denken, hau ab, oder zu ihm sagen, hau ab, du Penner, und dann ist die Sache auf den ersten Blick erledigt, aber so ist es natürlich wahrscheinlich nicht. Da mache ich es mir auch zu einfach, Chris. Ja. Ja. Apropos einfach. Ach, und ich habe noch eine Wortmeldung bezüglich der letzten Ausgabe. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt überschlagen sie ja hier die. Erinnerst du dich noch an meinen Kaffeebecher-Rant, sage ich jetzt mal? Ja, genau, ja. So, da hat sich, jetzt leider ist mir der Name hier nicht mehr geläufig, aber da hat sich auch jemand auf Twitter gemeldet und meinte so, pass mal auf, Ricky, du musst einfach den Schnupsi, aus dem du trinkst, also es gibt doch immer so eine Falz auf, also bei diesen Getränkebechern. Und ich muss es praktisch genau in die Gegenrichtung zum Schnupsi zum Trinken drehen, also oben den Deckel, dann würde nichts tropfen. Und da kann ich natürlich sagen, das habe ich auch schon probiert, aber funktioniert dann und wann meistens nicht. Jetzt habe ich mir Folgendes überlegt, ich probiere einfach mal diverse Kaffeeanbieter durch, also unterwegs Kaffeeanbieter. Ich bin jetzt von den Tankstellen weg und bin zum ersten Mal seit bestimmt 2 Jahren zu McDonald's gegangen, weil ich mir gedacht habe, so einen Kaffee kannst du da alle mal probieren, da wird schon, weiß ich nicht, irgendwie. Jetzt muss ich dir mal kurz was erzählen, was einen schockierenden Fakt, den ich kurz aufdecken muss. Der Kaffee bei McCafé ist teurer als wenn du ihn dir am anderen Schalter da 5 Meter weg bei McDonald's kaufst. Ja, das weiß ich. Deswegen kaufe ich den ja da auch nicht beim McCafé. Ach so, ich dachte, das wusstest du nicht. Nee, das wusste ich. Auf jeden Fall habe ich den probiert. Da muss ich sagen, die Becher sind klasse für unterwegs. Da verbrüht man sich nicht. Auch, dass da oben so ein Deckel drauf ist, finde ich eine super Idee. Der Kaffee an sich, muss man schon sagen, ist für 2,40 Euro oder was das Ding kostet. Weiß ich gar nicht. Bevor ich jetzt über diesen Kaffee mich aufrege, heute war ich beim Burger King. Es gab kein McDonald's, sondern es gab nur einen Burger King. Da habe ich mir gedacht, dann hole ich mir da einen großen Kaffee. Der große Kaffee beim Burger King, Chris, kostet 3,30 Euro. Das ist aber ein stattlicher, ja. Es ist ein stattlicher Preis, vor allem, wenn man bedenkt, dass der Kaffee in seinem Umfang, in seinem Volumen sozusagen, in seiner Menge einfach weniger ist als bei McDonald's. Das ist natürlich, dann macht's wieder Sinn. Die Becher, die man da kriegt, die sind so scheiße, dass ich wirklich vom Burger King bis zu meinem Truck mir wirklich die Finger schon verbrüht habe. Das ist mir sonst eigentlich noch nie passiert. Beim Laufen ist Kaffee nicht oben aus dem Loch rausgesuppt, sondern wirklich wieder aus dem Ring rausgesuppt. Und als ich dann gepustet habe und den Kaffee einfach ein bisschen kühlen wollte, dass er trinkbar ist, dann ist natürlich auch die Suppe da runtergelaufen. Also das war ein Erlebnis, muss ich sagen. Burger King ist sowieso nicht die Burgerkette meiner Wahl. Die Pommes sind aber so super. Ja, aber wie gesagt, Burger King und McDonald's, da mache ich schon ganz, ganz lange einen Bogen drum. Nicht jetzt, weil ich jetzt so wahnsinnig als hier so gegen Kapitalismus und so einen Scheiß lebe. Doch, dafür bist du aber auch bekannt im Internet. Das ist richtig. Aber bei mir ist es ganz einfach so gewesen, ich war dann hier in einer richtigen Burgerbude und habe mir da halt einen Burger mit Pommes geholt, der kostet dann 10 oder 11 oder 12 Euro, je nachdem, wie du den belegen lässt, wie du den ausstatten lässt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bei McDonald's zahle ich für so ein Menü auch 8 Euro oder so. Mhm. Ja? Und dann zahle ich lieber die 2-3 Euro mehr und kriege dafür einen guten und einen frisch gemachten Burger, der nicht mit so Tiefkühldreck da irgendwie zubereitet wird, sondern der noch wirklich, also da stinkt's noch richtig in der Bude. Ja, und das ist mein kleines Kaffee-Update gewesen. Mhm. Ich tendiere also jetzt in Zukunft den McDonald's-Kaffee zu konsumieren, obwohl der auch qualitativ gesehen nicht der allergeilste ist. Es gibt auch noch eine zweite Möglichkeit, die nennt sich Kaffeemaschine. Und das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass ich mir so eine Kaffeemaschine ins Führerhaus stelle. Ja. Ach so, ich dachte, du machst dir einfach dann morgens einen Kaffee mit einem Timer und dann füllst du den ab. Ja, das ist so, das habe ich früher oft gemacht. Da hatte ich allerdings wie nennt sich denn diese Kaffeebecher, die man da zudrehen kann? Haben die einen besonderen Namen? Thermobecher? Ja, kann man so nennen, genau. Hatte ich früher einen vom Starbucks und das war der einzige, der wirklich dicht war. Alle anderen haben auch so ein bisschen rausgesuppt, egal welche Marke, egal wie viel Geld ich ausgegeben habe, es gab immer das Problem, dass so ein bisschen was rausgesuppt ist und der vom Starbucks hat dicht gehalten, allerdings sind die auch wieder nicht billig gewesen und bislang habe ich mir immer gedacht, nö, das zahle ich jetzt nicht für so einen scheiß Kaffeebecher, aber auch das ist noch eine Option, aber ich habe meistens keinen Bock gleich morgens einen Kaffee zu trinken, also bei mir ist es dann meistens so zwischen 11 und 1:30, dass ich Lust auf einen Kaffee habe. Wo ich gerade Thermobecher angewähnt habe, da ist natürlich der geistige Sprung rüber zum Thermomix nicht weit. Ich kann dir in der nächsten WhatsApp-Ausgabe nicht aus erster, aber aus zweiter Hand Infos zum Thermomix geben, denn mein Kollege ist am Wochenende zum Essen eingeladen und da wird alles aus dem Thermomix gemacht. Das nimmt er sich was mit, oder? Sicherheitshalber noch. Ja, das ist auch dieser Kai. Ist natürlich das ist einer der besten Männer, die ich jemals kennengelernt habe in diesem Business. Und das ist, glaube ich, den relativ schwer zu begeistern. Also da. Also ich tue zwar immer so, als ob ich da mitreden könnte, ja, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass jedes Gericht aus dem Thermomix besser schmeckt als all das, was ich ohne deine Hilfe einfach so zubereite. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil meine Zubereitungsqualitäten beschränken sich wirklich auf sowas wie Nudeln kochen und eine Soße in den Topf kippen. Das ist wirklich, sag ich mal, diese Menge an Arbeit wende ich auf, um mir ein Mahl zuzubereiten. Ja. Alles, was darüber hinausgeht, erachte ich wirklich als Zeitverschwendung. Deswegen wäre vielleicht so ein Thermomix das ideale Arbeitsgerät für mich. Wobei ich natürlich schon verstehe, dass das viel, viel Geld ist für ein eher minderwertiges Produkt. Ja, leider, ja. Ja, aber ich bin gespannt, was dein Kumpel da erzählt. Ja. Und ich habe ja letzte Woche auch so mehr oder weniger verachtend über diesen Thermomix gesprochen oder habe dir so ein bisschen nachgelabert. Man, ich habe jetzt ein leicht schlechtes Gewissen, denn unser neuer Dauerhörer, mit dem ich UFC geguckt habe, am Sonntag gehört jetzt irgendwie jede Sendung anscheinend von uns und der hat einen Thermomix. Und ich mag den so sehr. Ist er Koch? Nein. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil zum Kochen benötigt man zwei Sachen. Skills und Zeit. Und wenn man so, wie ich zum Beispiel, beides nicht hat, ist so ein Thermomix, glaube ich, noch die beste Variante zu kochen. Also da würdest du mir doch auch recht geben. Lieber ein Thermomix als ein Maggi-Fixbeutel. Die beiden Faktoren, die du gerade aufgezählt hast, egalisieren sich aber, wenn du das eine hast. Wenn du Skill hast, ist die Zeit nicht mehr so relevant, weil ja, es geht bei mir schon relativ zügig, ein relativ aufwendiges Gericht zu machen. Okay, wenn du jetzt nach Hause wieder Süßkartoffelchips machen muss und die in kleinen Portionen immer abfrittieren muss, das hat so lange gedauert. Na, pass auf, wenn du jetzt nach Hause kommst. Ja. Du bist hast den ganzen Tag kein Hauptessen zu dir genommen, sondern halt Brot, ein Käsebrot und ein Päckchen Fred Ferkel. Dann würde ich die Frau anpöbeln, wo es Essen ist. Die arbeitet jetzt zum Beispiel gerade. Aber wenn du jetzt nach Hause kommst und müsstest zum Beispiel ein leckeres Gericht, so Nudeln, eine Soße, vielleicht noch mit einem Fisch oder Meeresfrüchte drin, wie viel Zeit würdest du dafür einplanen? Für dich oder für mich? Sagen wir mal für dich. Was jetzt, Nudeln? Nudeln, kochen, eine Soße machen und Meeresfrüchte. Also da rede ich jetzt nicht davon, ich kann das jetzt hier mal köcheln lassen, sondern insgesamt, wie viel Zeit würdest du dafür einplanen? Also ich hätte alles fertig, wenn's Wasser kocht. Mhm. Aber du musst die ganze Zeit dabei bleiben, sozusagen. Also währenddem das Wasser kocht und so, machst du halt das andere. Ja, ja, genau. Du stellst halt das Wasser auf und ja, das dauert ja, je nachdem, wenn, also Wasser habe ich dir ja mal beigebracht, nie am Anfang reingeben, Salz nie am Anfang reingeben. Da halte ich Wasser. Mich bis heute dran. Ja. Und dann ja, machst du halt die Soße, Zwiebeln klein schneiden und du weißt ja nicht, was für eine Soße. Ja, nee, mir geht es jetzt darum, also du wendest dann in der Küche ungefähr eine halbe Stunde an Zeit auf. Also das ja, ist so. Dafür nicht, nein, dafür nicht. Insgesamt, bis es fertig ist, brauchst du nicht eine halbe Stunde in der Küche? Im Leben nicht. Wie lang? 20 Minuten? Maximal, ja. Okay, da bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Ich hätte jetzt eine halbe Stunde eingeplant. Wahrscheinlich würde ich die auf jeden Fall brauchen. Ja. Und das ist schon der Punkt, wo es bei mir ja mit dem Nachdenken losgeht. Weil in dieser halben Stunde kann ich zum Beispiel duschen gehen. Ja, genau. Kann ich schon mal wieder YouTube-Videos für morgen runterladen. Mhm. Meine Nudeln köcheln vor sich hin. Die Soße mache ich auf zwei, da kann sie nicht anbrennen. Wenn ich was hier zu Hause in der Küche mache, habe ich immer das iPad aufstehen und gucke immer YouTube dabei. Immer, jeden Tag. Ja, weil das dir wahrscheinlich also leichter von der Hand geht. Ich muss mich da wirklich dann konzentrieren. Ja, also das ist jetzt irgendwie nicht so Gebragge oder so. Wenn ich was schneide, was hacke oder wir essen oft Tortilla, nee, wie heißen die? Wraps essen wir oft. Ja, mag ich auch sehr. Und wenn ich da das Gemüse schneide, muss ich halt nicht auf die Finger und aufs Arbeitsbrett gucken, weißt du? Und das, ja, das ist halt bei mir nicht gegeben. Wenn ich halt schneide, das spüre ich ja. Wenn mein Daumen das Schnittgut zu meinen anderen Finger vorgeschoben hat, das spürst du ja halt. Und da brauche ich halt nicht hingucken. Und ich gucke da automatisch hin. Also ich kann halt einfach gar nicht hingucken. Das war jetzt auch keine Aufforderung oder so. Ach, ich dachte, das sei eine Aufforderung zur Selbstverletzung gewesen. Ja, zur Selbstkastration. Ja. Na, ich weiß ja nicht, mit was für einem Körperteil du da rumsägst, aber ich nutze eigentlich zwei Gliedmaßen, die sich sehr ähnlich sind, nämlich meine Arme. Ja, nee, das mache ich nicht. Das ist mir zu einfach. Das glaube ich. Das glaube ich. Hinten den Pimmel durch die Beine nach hinten gebogen, so wie wenn man eine Man-Vagina darstellen will. Ja, ich schneide nur noch mit meiner Man-Vagina. Schön. Das gefällt mir. Das ist jetzt gerade interessant. Gegenüber von uns sind gerade die Nachbarn gegenüber sind gerade nach Hause gekommen und entledigen sich gerade ihrer Kleidung. Oh, geht's jetzt wieder los? Ja, es ist oder ist das nur oberflächlich? Sind starke Raucher. Die gehen immer raus zum Rauchen und man hört dann immer, wenn man, wie ich zum Beispiel, sonntags etwas länger schlafe, dann hört man immer morgens immer, da wird man dann immer ein bisschen sanft aus dem Schlaf gerissen. Hä? Ist nicht vom Rauchen. Ist nicht vom Rauchen, glaube ich nicht. Nein, also wenn man die fragen würde, auf gar keinen Fall. Scheint aber äußerst gut zu verdienen, denn sie haben einen Balkon, der... Ach, einen Balkon sogar. Dann sind es wahrscheinlich Gutverdiener. Nein, aber der ist so groß, wie fast unser komplettes Wohnareal. Also das ist kein Spaß. Riesen geht einmal rundrum und so und ja. Naja, egal. Wie alt? Ich habe mal eine Frage an dich. Ja. Hat der Terror jetzt sein Ziel erreicht? Jetzt mal ganz im Ernst, denkst du wahrscheinlich, was will denn der jetzt von mir? Aber hat der Terror jetzt sein Ziel erreicht? Dass wir alle immer Angst... Mit einer läppischen E-Mail komplett LA lahmlegen. Ja, da kann man schon das sagen... Das will doch der Terror oder nicht? Angst und Schrecken verbreiten. Und das haben sie ja wohl anscheinend geschafft. Ich habe das jetzt so interpretiert, dass du eine Frage hast, dass du gleichzeitig auch eine Antwort hören willst. Ja. Ah ja, okay. Ich dachte, ich wäre jetzt hier gerade falsch. Also ich glaube, dass es der Terror ja schon lang geschafft hat. Wenn du mal siehst, wie dein Leben sich radikal verändert hat. Also wenn man einfach mal zurückdenkt, wie war das 2001? Jetzt weiß ich nicht, ob du da schon so intensiv alles aufgesogen hast am Flughafen und so. Auf keinen Fall. Wie gesagt, ich bin Klöppel geschädigt. Ja, vielleicht war das bei mir noch ein bisschen anders, dass ich halt dann, also es ist schon ein Unterschied, ob du 17 bist oder 21, glaube ich. Das macht schon nochmal was aus. Aber wenn ich so zurückdenke, wie es 2001 vor 9/11 war und wie es zum Beispiel jetzt ist oder vor einem Jahr oder vor zwei Jahren ist, bestes Beispiel Flughafen, aber auch andere Dinge, dein Verhalten zum Beispiel im Internet, klar, 2001 war das Netz noch nicht so wie jetzt, ist alles klar, aber es hat sich extrem viel geändert, also das ist... Ich war nicht 17 oder so, nicht kurz vor der Mündigkeit, sondern ich war 15, zarte 15. Ja, das ist dann noch, nicht, dass du das dann nicht irgendwie begriffen hast, das meine ich damit überhaupt nicht. Ja, sondern das ist ganz klar Interessensding. So. Erstens das und zweitens gehst du halt mit 15, steigst du halt, sag ich mal, aus dem Taxi aus, latscht im Flughafen rein und denkst dir, ja, wann geht's endlich los? Du beobachtest das alles vielleicht gar nicht so genau, intensiv, wie wenn man dann, was weiß ich, ein bisschen älter ist, egal. Aber ja, ich bin der Meinung, dass der Terror das schon lange geschafft hat und ich bin auch der Meinung, dass das den Behörden gar nicht so unlieb ist, bisweilen, sage ich jetzt mal. Ja, also ich glaube, diese Chance, schnell für eine gewisse Verunsicherung in der Bevölkerung zu sorgen, nutzt der ein oder andere Politiker auch immer ganz clever, um mal wieder das ein oder andere spektakuläre Gesetz durchzusetzen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, seit gestern gibt's ja jetzt irgendwie so die Selbstauferlegung, dass man Hasskommentare im Internet sofort löscht. Hast du das mitbekommen? Genau, da gibt's ja jetzt sogar vom Bundesjustizministerium so eine Anti-Internet-Hetze blablabla, bla, bla, irgendwie vom Bundesjustizministerium. Da gibt es jetzt extra irgendwie so eine Taskforce, die dagegen nachgeht. Prinzipiell ist es natürlich richtig, dass man in dem Fall, also wenn es gegen Ausländer geht, wenn's allgemein. Ja. Außer bei Dennis Fretzler haben sie, glaube ich, einen Paragraphen ausgearbeitet, da darf man ruhig trollen. Ich weiß gar nicht, ob der unter das Menschenrecht fällt. Sei es drum. Aber da verstehe ich natürlich, dass man da dagegen vorgeht. Aber ich bin halt ein Verfechter, dass das Netz frei bleiben muss. Denn wer sagt mir denn nicht, dass irgendwann dann verboten ist, die Bundeskanzlerin zu kritisieren? Also das Ding ist halt immer, wenn du anfängst, an dieser Freiheit im Netz irgendwie zu manipulieren, wird das irgendwann dazu frei, dass entweder andere Politiker, die dann mal später die Macht ergreifen, das für sich ausnutzen. Aber in dem Moment, wo du halt sagst, nee, das Netz ist nicht mehr frei, begibst du dich, vielleicht nicht sofort, aber auf lange Sicht auf solchen Wegen, wie sich zum Beispiel die Türkei bewegt. Das ist absolut. Politisch ist diese Anti-Internet-Hetze, finde ich, nicht so notwendig, irgendeine Regierung zu kritisieren etc., sondern ich glaube, viel notwendiger ist es, da wirst auch du in 5 Jahren, schätze ich mal, interessiert zuschauen, wenn irgendein Kind deins hoffentlich nicht im Internet diffamiert wird. Weil sowas kannte ich halt nicht. Das Einzige, was wir mit 13, 14, 15 gemacht haben, ist Unreal Tournament und Quake 3 gespielt online. Und da hat man zwischendurch mal ein bisschen geschrieben und bei ICQ was hin und her geballert. Aber jetzt in diesen Social-Media-Geschichten ist es halt oft so, dass da irgendwelche Außenseiter noch außerhalb der Schule, in der Freizeit, bei Facebook, Twitter und sonst wo diffamiert werden. Das finde ich schon brutal. Und da werde ich, wenn ich mal ein Kind habe, glaube ich, auch mal ein Äuglein drauf werfen. Das finde ich auch brutal. Aber die Frage ist, wie man das in den Griff kriegen soll. Also, das ist die Frage, ja. Jetzt, wenn man mal das Thema aufgreift, dass Facebook in Zukunft praktisch rechtsradikale Kommentare löschen soll, Kommentare, die zu Gewalt aufrufen, das verstehe ich, ja, das ist mir schon klar, aber in einer gewissen Hinsicht denke ich mir so, muss man das auch aushalten. Jetzt ist natürlich das aus meiner Position leicht gesagt, weil ich vermutlich nicht betroffen bin und vielleicht auch schon eine andere Ansichtsweise habe wie ein 14-Jähriger, dem jetzt hier gerade angedroht wird, wenn du morgen zur Schule kommst, reiße ich dir die Kopfhaut ab oder so. Aber das ist natürlich schon, schwierig, da einfach zu sagen, ja, das müssen wir aushalten. Aber wie gesagt, hier stelle ich den Freiheitsaspekt vom Internet irgendwie über die persönlichen Interessen, glaube ich. Weil ich verstehe ja, dass es da draußen Kinder gibt und von mir aus auch Erwachsene, die darunter leiden, dass sie im Internet deformiert werden. Aber dann mach den Scheiß aus. Ich weiß, ich mach's mir damit ein bisschen leicht zu sagen, dann dreht aus Facebook aus oder so. Aber die Konsequenz kann nicht sein, dass unsere alle Freiheit eingeschränkt wird. Und mit Freiheit meine ich natürlich nicht, dass ich mich jetzt hier hinstellen möchte und gegen Schwarze was sagen möchte oder so, sondern ich meine damit, dass man hier anfängt, das ist ähnlich wie zum Beispiel damals die Kinderporno-Debatte, wo man natürlich im ersten Moment sagen kann, ja, super, dass man Kinderpornos verbietet, aber dadurch, dass du die Seiten sperrst, verhinderst du Kinderpornografie nicht. Ja, also das ist sicherlich nicht so, dass es dann keine missbrauchten Kinder mehr gibt und keine Arschlöcher, die davon Videos machen. Was man aber damit tut, ist, dass man sich die Möglichkeit aufmacht, in Zukunft Seiten zu sperren, die einem nicht passen. Mhm. Und das fängt bei Kinderpornografie an, weil das halt ein Thema ist, bei dem stimmt jeder zu. Da wird keiner sagen, ah nee, das finde ich aber super, dass es da eine Seite gibt, auf denen man Kinderpornos downloaden kann. Das war jetzt aber ein Zitat von Sebastian Edati, was du gerade gebracht hast, ne? Ich weiß gar nicht, ob man das so öffentlich so sagen kann oder ob man sich da strafbar macht und der Herr Edati einen dafür belangen kann. Aber ich glaube, du meintest damit auch nicht, dass Sebastian Edati Kinderpornografie konsumiert, sondern eher, dass die Anschuldigung mal im Raum stand. Das ist natürlich absolut richtig. Was würde niemals in meinem Leben was anderes behaupten wollen. Das wollte ich ja damit auch klarstellen. Ja, aber dieses Problem wird uns, denke ich mal, in den nächsten Jahren ganz, ganz besonders beschäftigen. Und ich mache mir fast mehr Sorgen, dass diese Freiheit, die wir aktuell genießen, dass die irgendwann verschwinden könnte und dass davon mein Kind betroffen ist. Darüber mache ich mir mehr Gedanken als darüber, dass sie da betreut wird oder gemobbt wird. Ja, weil das ist also, für mich schlimmer. Ich muss sagen, vor dieser Situation habe ich schon Respekt, wenn dein Kind da unter die Räder kommt Kind. Das ist absolut gar keine Frage. Das ist eine Situation, die möchte man eigentlich seinem Kind nicht antun, beziehungsweise man möchte nicht, dass das eigene Kind davon betroffen ist. Gar keine Frage. Das ist sowieso klar. Aber ich finde halt auch, dass es ganz, ganz wichtig ist für Eltern und ich glaube, dass so internetaffine Menschen wie wir ist da vielleicht, das muss man mal auch abwarten, ein bisschen leichter haben. Mhm. Aber ich glaube, dass es halt ganz, ganz wichtig ist, dass man Kindern erklärt, was da passiert. Ja? Also, wenn dein Kind einen Facebook-Account hat, dann finde ich schon, dass du als Elternteil dich so sehr damit auseinandersetzen musst mit Facebook, dass du dem Kind wiederum klar machen kannst, was hier passiert. Aber es ist ja eher oder oft andersrum, dass die Kinder viel mehr Ahnung haben von Facebook und ihren Eltern da irgendwie eine Scheiße erzählen oder ein Fake-Profil vorzeigen. Guck mal, Mama, ich zeig doch gar keine Bilder von mir und so. Da müssen die Eltern ein bisschen cleverer werden, überhaupt im Umgang mit dem Computer. Und ich glaube, dass man da vielleicht auch als Eltern manchmal gar nicht so gewillt ist, bis in die Tiefen eines Netzes vorzudringen, ja, da denkt man halt, ja, mein Gott, wird schon nichts passieren. Ja. Also da müssen wir Eltern, sage ich jetzt mal, uns auch selber ins Gebet nehmen und umdenken. Es ist halt wirklich so, dass das gerade so Plattformen wie Facebook, Yappi oder so schwierig sind, dass Kinder sich da rumtreiben. Und die zweite Frage ist, muss das da passieren? Ja, kann man das seine Kommunikation nicht auf WhatsApp sag ich mal, erstmal konzentrieren und dass man sagt, ab 18 kannst du auch einen Facebook-Account haben. Ich weiß, ich mache es mir damit sehr, sehr leicht, aber ich habe mich, weil ich ein 6-jähriges Kind habe, damit noch nicht ausreichend beschäftigt, um hier wirklich eine adäquate Meinung zu formulieren. Was ich wieder schockierend fand, das habe ich jetzt irgendwie vor ein paar Tagen gehört, dass Facebook, was in meinem Kosmos, also für mich findet es überhaupt nicht statt. Ich habe einen Facebook-Account, damit ich ab und zu mal was für 4x12er poste. Ja, da werden sich vor allem die freuen, die seit 3 Jahren auf eine Antwort ihrer Nachricht warten. Ja, aber da sollen sie sich mal nicht so haben. Ja. Und die haben wieder ein extrem starkes Quartal gehabt, ne? Und da finde ich, da denke ich auch immer, oh was, das ist immer noch so hot beim im Mainstream Facebook und so. Oh, das hat mich irgendwie geärgert. Ich finde das überhaupt nicht mehr relevant. Das ja, ist so, weil wir anders unsere Umwelt wahrnehmen. Also ich glaube halt, dass das, was du zum Beispiel auch über Twitter manchmal machst, dass du halt da News konsumierst etc. pp. machen ja viele über Facebook, ganz viele. Ich glaube auch, dass so Gruppen und sowas einen extrem hohen Stellenwert für viele haben. Also für mich spielt das überhaupt keine Rolle. Ich bin in keiner Gruppe und benutze Facebook ähnlich wie du, nur um die Podcasts sozusagen zu betreuen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da sieht man definitiv einen Rückgang der gefällt mir Klicks und so. Also und das liegt jetzt, glaube ich, gar nicht so sehr daran, dass wir so scheiße sind oder irgendwas, sondern ich glaube, dass sich da zumindest schon ein bisschen was geändert hat. Früher hast du auf jeden Scheiß gefällt mir geklickt und so, das ist nicht mehr ganz so. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das für viele Facebook wirklich so das Internet ist. Also da konsumieren die alles. Jedes Video, das die sehen, jeden Freund, den sie kennen, haben sie bei Facebook. Da kannst du auf bild.de liken und weiß der Kuckuck was. Also ich glaube, dass sich viele in diesem Mikrokosmos sich einfach bewegen und sich damit leicht machen und natürlich damit auch viele ihrer Interessen und so bereitwillig einem eher nicht so vertrauenswürdigen Unternehmen zur Verfügung stellen. Und ich versuche schon gezielt meine Sachen, die mich interessieren, wahrzunehmen. Zum einen durch Twitter und zum anderen versuche ich dann halt wirklich ab und zu mal, wie man es früher gemacht hat, zu surfen. Also wirklich so von einem zum anderen sozusagen. Also jetzt nicht über Twitter, sondern ja, liest hier gerade irgendwas. Ja, genau. Das ist ähnlich wie bei YouTube, ne? Hat dir das gefallen? Und dann verlauterst du dich in dem Themenbereich und dann guckst du dir da wieder Kirmes, Fabian-Videos an. Und so. Also da müssen wir uns auch nochmal von distanzieren. Ich wusste leider Gottes nicht, dass Jan Böhmermann dieses Video schon... Nein, Olli Schulz. Olli Schulz schon verbraten hat. Und hätte ich das gewusst, hätte ich das Video natürlich niemals eingepflegt in unseren schönen Podcast. Von daher möchte ich mich da nochmal distanzieren von... aber was anderes wollte ich sagen, weil wir gerade beim Surfen waren, das ist mir nämlich gestern so gegangen. Gestern bin ich so durchs Netz geflügt. Eigentlich habe ich damit angefangen, sag ich mal, der UFC oder UFC-ferne Seiten zu durchforsten, die aber über das UFC 194-Event berichtet haben. Das finde ich immer ganz interessant, was man da so liest. Und ist bei Ronda Rousey auch immer interessant, wenn... Spiegel Online jetzt nicht so, aber Sport 1 oder sowas über Ronda Rousey berichtet, dann ist immer das allererste, was angesprochen wird, die Schönheit im Käfig oder sowas. Das ist immer, ach ja. Genau, unter der Kategorie Boxen am besten. Unter der Kategorie Eishockey oft. Das auch. Auf jeden Fall bin ich so ein bisschen durch die Gegend gesurft und irgendwann landete ich auf, wie hieß denn nochmal die Seite? Jetzt muss ich die mal hier kurz aufrufen. Ah, Mist, jetzt... kann ich es dir gar nicht mehr genau sagen, wie die Seite ist. Egal, ich landete auf einer Seite und habe ein Video gesehen von einer Ollen, die uns klar machen wollte, dass das alles total rassistisch ist mit Darth Vader. Das habe ich dann auch gleich vertwittert. Da ging es ihr irgendwie darum, dass Darth Vader ja komplett schwarz ist. Ja, das ist ja eindeutig ein Zeichen. Und er schlägt praktisch Weißen, diese Stormtroopers, dann auch mal die Hand ab und so. Mhm. Und am Ende ist der Payoff, dann nimmt er seine schwarze Maske ab und ist der Weiße. Das fand sie alles total rassistisch. Ja, das hab und ich das gedacht, Lichtschwert ist ein langer Penis, oder wie? Weiß ich nicht, ob sie sich darauf auch bezogen hat. Aber ich habe mir wieder so gedacht, das geht einem so richtig aktuell im Internet auf und sagt dieses... Alles ist immer gegen irgendwas. Ja, also genau. Weißt, egal, was passiert im Netz, alles ist entweder... Also der Holger Klein sagt dazu immer, irgendein Ismus, das geht einem so auf den Sack. Genau, irgendein Ismus, das ist völlig richtig. Und irgendwo bei allem und jedem eine Metaebene reindrücken. Ja, da hat er sich bestimmt was bei gedacht, der J.J. Abrams. Ja, das, also da frage ich mich wirklich, ob den Leuten langweilig ist oder ob die einfach nur völlig geistesgestört sind. Und mittlerweile bin ich mir sicher, dass das Geistesgestörte sind. Dass ich glaube auch. Einfach Geistesgestörte sind, die aber in der heutigen Zeit durch das Netz und Sachen wie Twitter und weiß der Kuckuck, Instagram, einfach ein Sprachrohr bekommen, ich denke das die auch. Früher nicht hatten. Früher konntest du ja zum Beispiel der Meinung sein, weiß ich nicht, dass Franz Beckenbauer eine schwule Sau ist. So, ja. Das konntest du ja früher deinen Kumpels erzählen, aber das hat nie jemand mitbekommen. Genau. Heute hast du die Möglichkeit, das in einem YouTube-Video der Welt mitzuteilen. Du kannst über Twitter die Nachrichten nach draußen posaunen. Keine Ahnung, es wird irgendeinen Idioten geben, der sich damit oder mit dir dann darüber auseinandersetzen möchte. Und ich glaube, manche Menschen haben das perfektioniert und sind einfach die ganze Zeit nur auf der Suche nach irgendwelchen Typen oder von mir aus auch Frauen, die sie da jetzt irgendwie anlabern können, weil sie sexistisch sind, weil sie rassistisch sind oder weil sie einfach, weiß der Kuckuck, weiß ich nicht, ihrer Meinung nach irgendjemanden, ja, weiß ich nicht, was Böses wollen oder so. Ja, genau. Das immer nervt. Was subversiv, was unterstellen. Das nervt. Und wenn wir bei Star Wars... Das hasse ich. Ja, natürlich, das ist einfach, es ist einfach unangebracht, immer wieder diese Ismuskeule rauszuholen und auf alles draufzuschlagen. Viel interessanter ist es doch eigentlich positive Sachen, so sage ich jetzt. Das klingt jetzt wieder so ein bisschen komisch, ich weiß, aber ich weiß nicht. Wir machen ja gerade bei 4 Ecken 2 Elfer zum Beispiel diese Umfrage da, ja. Mannschaft des Jahres, Trainer des Jahres, Spieler des Jahres und so. Und sowas finde ich toll, dass es sowas im Internet gibt, einfach so. Weißt du, dass du sowas machen kannst, dass du mit Leuten interagieren kannst. Ich finde es auch toll, wenn irgendjemand was ins Netz schreibt, hier, liest dir das mal durch oder weiß ich nicht, du weißt, was ich meine. Also einfach diese Informationen und lustige Sachen, das finde ich total toll und mich nervt es immer, wenn es irgendwie sowas gibt wie, ja, hier, das war ja total rassistisch von XY, obwohl du weißt, der Typ ist wahrscheinlich gar nicht rassistisch oder nur genau. Ein bisschen rassistisch oder weißt du, Unwissenheit, ne, weißt du ja. Ja, was? Unwissenheit schützt vor Strafe nicht und Dummheit auch nicht. Ja, zum einen ist das richtig, aber zum anderen kann man, denke ich mal, bei vielen Menschen ausschließen, dass sie rassistisch sind, sondern, dass sie rassistisch sind, sondern dass sie halt einfach nur eine andere Meinung haben als irgend so ein Radikaler, der sich jetzt da durchsetzen will. Aber ich wollte nochmal zurück zu Star Wars. Für dich ist es ja morgen endlich soweit. Für mich ist es morgen endlich soweit, ja. Ich kann gleich vorneweg sagen, also, ich bring's auf den Punkt, ich werde mir diesen Film nicht angucken. Definitiv, ich habe so die Schnauze voll von der ganzen Scheiße. Das kannst du dir nicht vorstellen. Alles geht mir auf den Sack. Ich sehe nur noch Star Wars. Jetzt gab's ja gestern diese Pressevorführung. Das ging mir schon so auf die Nüsse, diese Berichterstattung darüber und alles. Ja, fick dich. Jetzt frage ich dich trotzdem, wie groß ist deine Erwartungshaltung, beziehungsweise verspürst du schon so eine innerliche Unruhe, so ein Fieber? Grundsätzlich muss ich natürlich sagen, dass ich es schon geil finde beim, und das ist es so, das ist dir bestimmt egal, der größte Kinorelease der Filmgeschichte. Das ist so, dass die Kartenvorverkäufe und alles, Internet-Trailer-Aufrufe und so, es sind alles Rekorde, es sind alles mit Abstand die meisten Klicks und Vorbestellungen etc. Und das finde ich schon ziemlich krass, am ersten Tag den Film zu sehen. Mein Chef wird ihn um 0.01 Uhr gucken, heute Nacht. Völlig irre, hätte ich niemals von dem gedacht. Jetzt gab es ja wieder einen neuen Trailer, den habe ich mir auch angeguckt, weil ich inzwischen völlig... Ich bin nicht über den Punkt raus, wo ich sage, ihr könnt mich ruhig spoilern oder so, auf gar keinen Fall, aber ich gucke mir jetzt alle Trailer an, die jetzt noch kommen. Also jetzt ist ja, denke ich mal, Schicht. Ich habe mir den Trailer auch angeguckt und ich diese Daisy Ridley, die Hauptdarstellerin, die finde ich fast schon, also wirklich unerträglich, wenn ich die Fresse da immer in den ganzen Trailern sehe. Das ist die Ray, das Mädel halt, ne? Ja, ich weiß ja. Stäbchen, die da immer rumrennt. Oh, geht die mir auf den Nüsse. Und ich glaube, das wird im Film die 135 Minuten noch viel schlimmer. Diese ganze Internetgeschichte um den Film, dieser Hype ist so kolossal. Dieses Bild von den Festplatten, die um die Welt ging hier. Mensch, das Kino XY hat schon die Festplatte von Episode 7 und so. Der Film ist auf 35 Millimeter gedreht. Nicht digital, es wurden die 77er Filmlinsen verwendet und so. Das ist alles so Knowledge, wo ich mich nicht drum bemüht habe, sondern das schnappe ich einfach bei IGN oder so einfach auf. So, da kommst du nicht drum rum. Wenn du da mal auf IGN etc. surfst, dann kriegst du das einfach mit so. Und das ist so unfassbar gigantisch, dieser Internetkrawall, der da gerade entsteht. Der geht mir tierisch auf die Nüsse und ich freue mich, nicht unbedingt auf den Film. Ich freue mich diebisch auf Hateful Eight. Also da freue ich mich richtig drauf. Da freue ich mich, das ist richtig Freude. 17. Januar oder so ist es soweit. Hateful Eight, ey, da freue ich mich so drauf. Aber auf Star Wars jetzt nicht so. Auf Star Wars freue ich mich nicht so. Hat man ja auch schon daran erkennen können, dass ich mich jetzt zum Release oder zum ersten Tag oder in den ersten Tagen auch gar nicht um Karten bemüht habe. Habe ich nicht. Und dann kam ja Benny und hat gesagt, hier, wir haben hier zwei Tickets. Bei uns gibt's immer noch Tickets, also man kann immer noch morgen ganz normal ins Kino gehen und bekommt Karten. Hat er gefragt, so, wollt ihr mitkommen? So, ja, mein Gott, es ist, der Film wird ja keine Katastrophe, er wird ja nicht, nicht unterhaltsam, so, ne? Aber der Film versucht momentan alles, er gibt sich so viel Mühe, einfach nur auf den Sack zu gehen, das gibt's gar nicht. Aber ich freue mich wirklich darauf, mit Benny da morgen im Kino zu sitzen, neben ihm zu sitzen, weil er der größte Star Wars Fan ist, den ich kenne. Es gibt in meinem, ich kenne keinen größeren Star Wars Fan. Er hat alle Bücher, alle, wirklich, alle Bücher. Ich habe ihm zum Geburtstag, da schenken die Rich Kids, tun ja immer was zusammen, da haben die den, glaube ich, einen Sushi-Kurs geschenkt. Und dann denke ich mir, ja, aber ich möchte denen keinen Sushi-Kurs schenken. Mein Geld für Jule, da könnt ihr gerne hier für einen Sushi-Kurs, ich mag das Mädchen mega gerne und so, aber wenn sie das sich gerne wünscht, okay. Aber Benny, nein, die möchte ich keinen Sushi-Kurs schenken, nein. Dem habe ich eine Enzyklopädie von Star Wars geschenkt. Und er hat sich so gefreut, und es hat mich selber gefreut, dass er sich darüber so gefreut hat. Das, der Typ, der freut sich so, und das reicht mir, da morgen mit einem Smile hinzugehen. Ich ziehe mir auch mein Episode 4 T-Shirt an, was ich mir irgendwie im Primark für 40 Cent gekauft habe, das oder so. Das könnte ich nie sowas. Doch. Nicht, das ist jetzt überhaupt nicht respektierlich gemeint, ich weiß. Ich könnte sowas, ich könnte zum Beispiel auch nie mit einem UFC-T-Shirt zur UFC gehen oder sowas. Das ja. Könnte ich nicht, das würde ich nicht übers Herz bringen. Da würde ich mir blöde vorkommen. Aber wie gesagt, das ist auch immer verstehen. Eine Macke von mir, sowas. Und wir werden da morgen sitzen und werden uns wahrscheinlich auch im Astor hier unserem, kennst du die Astor-Kette, die Astor-Kino-Kette? Das ist so Kino- Da wird Kino zelebriert und so, ne? Das ist richtig fancy. Ist die und eher so. Im Norden verankert? Scheint so, weiß ich nicht. Also ich habe von der noch nie gehört, ja. Also das ist so Bonzen-Kino-mäßig so, ne? Und da gibt's dann vor einem großen Saal, gibt's dann auch immer so richtig, das ist richtig gut, so ein Kino-Mash-up. Da wird so dieses Atmo-Ding wird dann gecheckt und das Kino ist auch irgendwie so speziell beleuchtet immer bei den Filmen. Das ist richtig geil. Und ich freue mich, wenn ich dann da morgen sitze, neben ihm. Und ich weiß ganz genau, wenn die Fanfare losgeht, diese Star Wars Fanfare, da kriegt der Gänsehaut. Und dann werde ich auch Gänsehaut kriegen, weil ich weiß, ey, da freut sich so der Junge. Und ey, ist ja nicht so, als wenn ich Star Wars hassen würde. So, es ist ein Film meiner Kindheit gewesen, so die ersten drei Filme, die danach kamen, nun nicht so. Ich freue mich, der Film wird gut, so um es auf den Punkt zu bekommen. Aber ich freue mich noch viel mehr mit ihm dahin, mit dem größten Star Wars Fan auf diesem Planeten. Er hat alle Bücher, er hat alle Blu-ray-Editionen, die es gibt, und er hat seinem kleinen Neffen das Kylo Ren Dreizack-Lichtschwert geschenkt. Und er hat alle Bücher. Und er hat alle Bücher, hat er auch. Habe ich ja, glaube ich, noch nicht erwähnt. Nee. So. Also ich kann so mal sagen, ich war diesem ganzen Star Wars Gedönse da. Übrigens, Ricky, ich muss dich unterbrechen. Gerade in diesem Moment guckt das kleine Mädchen Episode 6. Ja, und darauf wollte ich genau hinaus. Ja. Ich war diesem ganzen Star Wars Gedönse eigentlich ja positiv aufgeschlossen. Ja. Ich habe seit Jahren, das habe ich auch schon mal erzählt, diese 6 Teile hier bei mir rumliegen, und ich habe mir gesagt, so, du guckst jetzt im Sommer oder im Herbst die 6 einfach nochmal an und machst diesen ganzen Käse da mit. So. Und mittlerweile bin ich so dermaßen gegen diese ganze Serie geturnt, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Und ich weiß, das glaube ich. Es kann wirklich nur daran liegen, an dieser Overdose, genau, von Informationen, Trailern und diese ganzen hyperventilierenden Nerds, die mir mit der ganzen Scheiße auf den Sack gehen, und dann sehe ich verkleidete Stormtroopers und so, das geht mir alles so auf die Nüsse, dass ich gesagt habe, obwohl mir der vierte Teil, also Episode 4, eigentlich ganz gut gefallen hat, nee, fick dich, gucke ich nichts mehr an, fick dich einfach, hier gucke ich nie wieder an. Muss ich jetzt mal kurz sagen. Nerds? Gibt es denn ein Franchise, was mehr in der Popkultur und im Mainstream verankert ist als Star Wars? Nee, natürlich nicht. Aber also, es ist halt gleichzeitig so, so verankert mit Nerdkultur. Ja. Also, ganz ehrlich, das. Ich würde Popkultur eher sagen als Nerdkultur. Ja, aber der erste. So für mich das erste Nerdtum an sich war dieses ganze Star Wars Ding. Damit habe ich als erstes Nerds verbunden und natürlich mit Computer und so, klar. Aber ja. Computer, Star Wars, das ist so für mich der klassische Nerd. Erst später wollten ich eher, Nerds ja, cool werden. Ich würde eher, Star Wars ist so der Popkultur mega Inbegriff, weil sie das Merchandise erfunden haben. Ja. Und Nerdtum würde ich sagen, ja, Computer und Star Trek tatsächlich. Das ist für mich auch, also ich habe jetzt den neuen Trailer gesehen. Hast du gesehen, was wollte dieser Trailer? Ich saß vor meinem Handy und hab mir Hände über den Kopf zusammengeschnitten. Was war das, Beastie Boys oder was, der Song? Ja, Beastie Boys, genau. Ja. Oh, come on, wie ja, schlecht, halt, halt Alter. Problem, J.J. Abrams, du hast es nicht drauf, Baby. Nee, das würde ich noch nicht mal sagen, sondern das Ding ist, glaube ich, dass jeder irgendwie so mittlerweile bei den Trailern schon den ultimativen Shit abliefern will. Genau, genau, und genau. Und ein es Trailer gibt ja eigentlich nicht mehr das ist, was er früher war, nämlich so ein kleiner Einblick in einen ja. Film mit diversen guten Szenen, auf die man sich dann freuen kann. Mittlerweile ist ein Trailer fast ein vollständiges Kunstprojekt geworden. Es gibt Trailer-Regisseure. Ja. Naja, klar, natürlich gibt's die. Weil so ein Trailer mittlerweile extrem wichtig geworden ist. Ich habe übrigens, und das muss ich dir noch ganz schnell, und da müssen wir nämlich die ganze Sache hier beenden, weil meine Tochter vom Coca-Cola Weihnachtstruck zurückkommt. Ja. Ich habe gestern einen Trailer gesehen. Wenn ich den jetzt auf die Schnelle finde, schicke ich dir den noch. Ja, wie heißt denn der Film? Den habe ich ihn ja gesehen. Ja, das muss ich jetzt auch nochmal nachgucken. Es war kein Bekannter. Und kurz noch mal zu Star Trek Beyond. Regisseur Justin Lin wird der im Moment so ein bisschen als der ultimative Motherfucker so abgefeiert. So, er hat diese ganze Fast and Furious Geschichte zum ultimativen Boxoffice-Hit gemacht. Ne? Und das ist ja nicht mehr wichtig, ob du irgendwie Skills an der Kamera hast oder an der Inszenierung, sondern wie du aus dem Franchise verdammt noch mal Milliarden machst. Das ist dein Skill, den du haben musst. So. Ja, ja. Genau, darum geht es im Endeffekt. Wer am besten die Marke verkauft, sozusagen. Und natürlich, ein paar Skills brauchst du schon noch, aber hast du wahrscheinlich auch Independence Day 2 Trailer gesehen? Ja. Ja, da denkst du dir, da weißt du halt sofort, was Sache ist. Da geht es halt nur darum, wieder eine Kuh zu melken. Der Trailer ist schon so scheiße, dass man sich ängstigt davor, eine 2,5-Stunden-Fassung von diesem Trailer zu sehen. Es sind ja zwei Filme, wenn wir vornherein werden, zwei Filme sein. Ah, super. Das ist der Trailer, der Film heißt El Clan. Und ich meine, jetzt wird keiner hier mithören können, aber das ist nur 1,30 und wir gucken uns den, oder ach, weißt du was, wir gucken uns den gleich off-air an. Oder komm, wir gucken, wie sollen wir es machen? Ja, weiß ich nicht, wir haben noch. Wir haben jetzt nämlich keine Zeit mehr. Wir haben jetzt nämlich keine Zeit mehr. Also, dann machen wir es so, wir gucken uns den jetzt schnell off-air an und ich sage nochmal danke, ich muss mich auch nochmal bedanken. Ach, stimmt. Für Geschenke. Ich glaube, du hast das schon vorneweg gemacht, Chris. Ich habe das schon vorne, ja. So, auch ich bedanke mich natürlich äußerst beim Robin. Es ist nicht so, dass Geschenke überhaupt nicht irgendwie zusagen würden. Ganz im Gegenteil, ich freue mich da immer sehr. Aber ich stelle die Sendung im Vordergrund, Chris. Deswegen gibt's meine Danksagung immer erst danach. Ja, kann ich völlig verstehen, aber ich finde das so phänomenal. Und ich freue mich wirklich so sehr. Wenn ich ja so ein Paket aus dem Briefkasten ziehe, ich freue mich so, das gibt's nicht. Und dann denke ich mir immer, Alter, geil. Machst du weiter mit der Geschichte? Machst du weiter? Absolut. Robin und Dominik haben mir zwei Bücher geschenkt, über die ich mich auch wieder extrem gefreut habe. Zum einen Tiere essen von Holger Klein wurde das mal in irgendeinem Podcast empfohlen. Dann habe ich da so ein bisschen reingeschmökert. Naja, der erzählt ja viel über Essen. Ich habe so ein bisschen reingelesen mit dieser Amazon-Vorlese-App und hat mir super gefallen. Da freue ich mich drauf. Und natürlich freue ich mich sehr über Ronda Rousey, My Fight, Your Fight. Ich weiß gar nicht, ob ich das Buch, wahrscheinlich werde ich das Buch jetzt als nächstes anfangen, weil das steht auch schon lange auf meiner To-Do-Liste sozusagen. So, jetzt war's das. Ich denke mal, nächste Woche kriegen wir auch noch irgendwie eine Sendung hin oder ist da bei dir pickepacke voll? Das müssen wir mal just spontan. Also. Ich habe aber noch eine kleine Geschichte, die die Welt aufhorchen lassen wird. Na dann. Ich habe Sky gekündigt. Oh, das wird die Welt wirklich aufhören lassen. Da sind wir mal gespannt, wie lange das anhält. Ich vermute nicht allzu lang. Hast du nicht noch Vertrag irgendwie ein Jahr? Nee, läuft aus jetzt im Januar. Ach, hast du nur ein Jahr abgeschlossen? Nee, sind tatsächlich schon 2 Jahre rum. Das gibt's ja gar nicht. Naja, gut. Chris hat Sky gekündigt. Es gibt Schlimmeres. Ich denke auch. Und darüber sprechen wir in der nächsten Ausgabe. Tschüss. Denke ich auch. Gut, dann sage ich mal Horridöchen.